Buschfeuer. Hörspiel von Hubert Wiedfeld. Nach der Erzählung Brushfire von James M. Cain. This is Charles Edison, president of the Thomas A. Edison Incorporated in West Orange, New Jersey. And I say in this year of 1933, President Roosevelt has done his part. Now you do something. Buy something. Buy anything, anywhere. Paint your kitchen. Send a telegram. Give a party. Get a car, pay a bill, rent a flat, fix your roof, get a haircut, see a show, build a home, take a trip, sing a song, get married. It does not matter what you do, but get going and keep going. This old world is starting to move. Tu was, kauf was, irgendwas, irgendwo. Es ist egal, was du tust, aber beweg deinen Arsch und halt ihn in Bewegung. Diese gottverdammte Welt gerät in Bewegung. Wir sind schon unterwegs, Mr. President. Diese ganze gottverdammte Nation ist unterwegs. Diese ganze gottverdammte Nation reitet auf Güterzügen durchs Land. Go West, Oki, go West. Woher weißt du, dass ich aus Oklahoma komme? Staub, Oki, du bist Staub. Gesicht, Haare, Augen, Staub. Du siehst aus wie Staub. Ich sehe es. Die Railway Detectives machen den Traincheck. Sie werfen das tote Holz über Bord. Hörst du, wie sie fallen? Hier sind wir sicher, Kleiner. Wir sind vornehm. Wir reisen unter Deck. Kein Detective wird während der Fahrt unter einen Waggon klettern. Wir sind unsichtbar, gar nicht vorhanden. Dies ist eine gute Strecke. Schläfrig. Die Detectives lassen uns in Ruhe, wenn wir ihnen nicht in die Quere kommen. Okima, Oklahoma. Und wie heißt du, Oki? Paul Larkin. Hast du was zu rauchen, Oki? Nein. Was zu trinken? Was zu essen? Nein. Okima, Oklahoma. Ein ausgebrannter Oki. Die Sandstürme haben euch eure verdammte Erde unterm Hintern weggepustet. Okis ohne Land. Keine Erde, keine Kartoffeln. Keine Kartoffeln, kein Geld. Kein Geld? Ha. Alle auf dem Weg ins gelobte Land, Kalifornien. Die ewige Sonne. Du schläfst im Freien, du säufst im Freien, du wäschst deine Füße im Freien. Und wenn es gut geht, treibst du es mit den Frauen im Freien. Ist es das, was du willst, Oki? Ich weiß nicht. Wie alt bist du? 22. Und wie lange bist du unterwegs? 2 Jahre. Ein ausgebrannter Oki. Und will nach L.A. Auf den Verschiebebahnhöfen sagt man, dass beim CCC Kohle zu machen ist. Jeder kann da Kohle machen. CCC. Civilian Conservation Corps. Jeder. Sie bekämpfen die Waldbrände in den Bergen. Es steht in den Zeitungen. Ziviler Naturschutz. Das CCC-Geld ist für alle zu haben, sagt man. Oki will in die Berge, will Feuer bekämpfen. Hey, Mr. President, hier kommt einer, der will in die Grüne Armee. Will Feuer bekämpfen, Wälder aufforsten, Bombenkäfer ausrotten. Will in die amerikanischen Wälder, will weg von der Straße, Mr. President. Was ist das? In den Mantel. Wickel dir die Decke um den Kopf. Binde dir die Säcke um die Arme. Lass dich langsam nach unten. Und dann lass dich fallen. Jetzt. Was soll das? Tu, was ich dir sage. sonst kratzen sie dich morgen von den Schienen. Und in den Zeitungen steht was von einem besoffenen Homo, der unter den Zug geraten ist. Was redest du? Lass dich fallen! Vielleicht brichst du dir nur einen Arm. Nein, ich will nach L.A. Weißt du, was ein Kupplungsbolzen ist? Das sind 3 Pfund Eisen. Er bindet sie an eine Signalleine, 20 Meter Strick. Er lässt den Bolzen zwischen 2 Waggons auf die Gleise fallen. Er gibt dem Bolzen Leine. Mehr, immer mehr. Zieht hin und her. Der Bolzen kracht auf die Schwellen. Springt gegen den Waggonboden. Schwellen, Waggonboden, Schwellen, Waggonboden. Und da bist du. 3 Pfund Eisen. Du hast keine Chance. Es sei denn, der Scheißbulle spielt nur so rum. Wehe, er ist heiß. Wehe, er weiß, dass wir hier sind. Dann ist es aus, Oki. Spring, Oki, spring jetzt, jetzt. Lass dich fallen, spring jetzt. Ja. Ja. Spring, Oki, Oki, jetzt. Du wirst dich fühlen wie ein richtiger Amerikaner. Du lebst in amerikanischen Wäldern. Der amerikanische Regen will dich durchweichen. Die amerikanische Sonne will dich trocknen. Das amerikanische Feuer will dich rösten. Der amerikanische Rauch will dich haltbar machen. Du wirst abgehärtet. Du wirst ein Mann. Du wirst 11 Pfund zunehmen. Du wirst ein gesundes Kerlchen sein. Du wirst das gesündeste Essen kriegen, das du je gegessen hast. Das CCC ist deine Rettung, Oki. Sieh mich an. Ich bringe jeden Tag das Essen rauf in die San Gabriel Mountains. Jeden Tag. 20 Meilen hin, 20 Meilen zurück. Stew, Corned Beef, Kohl, gekochte Kartoffeln, Aprikosenkuchen, Kaffee und 20 brandneue Schaufeln. Sie scheinen die Schaufeln zu fressen da oben. Seit 20 Tagen versuchen sie, das Feuer zu killen. Die Berge sind ausgetrocknet, trocken wie Zunder. Was ist mit deinem Arm? Nichts. Aus L.A. kommst du? Ja. Ich war ein kleiner Gemüsehändler. Und jetzt? Ich fahre eine Army-Truck. Das ist ein Gefühl. Ich habe Vorfahrt. Wenn das Feuer aus ist, Oki, vielleicht kommst du nach Oregon, Virgin Islands, Hawaii. Bäume pflanzen. Frische Luft, Sonne. Das ist das Leben, Oki. Hast du Schmerzen? Nein. Die Neuen hierher, hierher. Tempo, Tempo, hierher. Name? Paul Larkin. Schuhe, Strümpfe, Unterhose, Hemd, Jacke, Hose, Handtuch, Zahnbürste, Schaufel. Hey, okay, geht's hier nicht weiter? Wiederholen. Das kannst du nicht mal buchstabieren, also friss. Die Schuhe sind Eigentum der Vereinigten Staaten von Amerika. Wiederholen. Schuhe, Strümpfe, Unterhose, Hemd, Jacke, Hose, Handtuch, Zahnbürste, Schaufel. Jetzt bist du ein richtiger Amerikaner, okay. Kochgeschäft. Kochgeschirr. Die Army sorgt für dich wie eine Mutter. Das CCC ist großzügig wie ein Vater. Halt die Schnauze. Unterschreiben. Er kann schreiben. Unser Oki kann schreiben. Vergiss deine Schaufel nicht, Oki. Name? Ike Pendleton. Stiefel, Strümpfe, Unterhose, Hemd, Jacke, Hose, Handtuch, Zahnbürste. Schaufel. Stars through the perilous fight. Oh, the ramparts we watched were so gallantly streaming, and the rockets red glare, bombs bursting in air, gave proof to the night that our flag was still there. Oh, say. Deine Schaufel. Schlag zu, okay. Schlag zu. Zeig's im Feuer. Zeig's ihm. Schlag zu. krieg keine Luft. Die Flammen senken dir die Haare ab. Der Boden glüht. Verbrennt dir die Füße. Dann auch zerfetzt deine Lunge. Aber es gibt 50 Cent die Stunde. Hier mal hierher. Er versteht vom Feuer so viel wie ein Affe. Wir waren hier herüber. Warum gebt ihr uns keine Buschhacken, wenn wir den verdammten Busch zerhacken sollen? Wofür zum Teufel sind diese verdammten Schaufeln gut? Ich kann nicht mehr. Nimm deine Schaufel auf. Nimm deine verdammte Schaufel auf. Dritte Schicht, hierher. Schaufel übergeben an Schicht 4. Alles aus der dritten Schicht, hierher. Alright. Ich will eine hörbare Antwort, wenn ich eure Namen aufrufe. Ist das klar? Ihr müsst ausgecheckt werden, wenn ihr euer Geld haben wollt. Um 2 wird ausgezahlt, also schreit gefälligst, Leute, wenn ich eure Namen aufrufe. Heute ist Sonntag. Ich hab gesagt, heute ist Zahltag. Also, ich will was hören, wenn ich die Namen aufrufe. Bob Anderson? Jo. Lonnie Beal? Jo. Kay Bernstein? Jo. Harry Deaver? Jo. Paul Larkin? Jo. Ike Pendleton? Ike Pendleton? Ike Pendleton. Der muss hier irgendwo stecken. Irgendwo? Der hat hier zu sein. Weiß der Kerl nicht, dass ausgecheckt werden muss? Hey, Ike! Ike Pendleton hält den ganzen Laden auf. Hey, Oki, du warst doch mit dem zusammen. Wo ist der Typ abgeblieben? Meinst du mich? Genau, Oki, dich meinen wir. Ike Pendleton. Der war doch neben dir, Oki. Ich hab euch gesehen. Mein Gott. Ja. Ich glaube. Ja. Der ist noch oben. Ike Pendleton. Ike Pendleton. Ike Pendleton. Ike. Ike. Ike. Ike. Ike. Ike. Da vorn. Ike Pendleton. Wo ist seine Schaufel? Verdammt! Wo ist seine Schaufel? Seine Schaufel? Gib ihm Wasser! Er hätte seine Schaufel längst übergeben müssen! Wo ist seine Schaufel? Wasser! Wasser! Er kriegt sein Wasser! Er ist die Schaufel! Wo ist der Wasserkran? Verdammt! Wasser! Die Schaufel! Schaufel durchs Zellen! Bewegt ihm die Arme! Hup die Beine! Schaufel durchs Zellen! Hey, Ike! Ike! Er kommt zu sich! Wo ist meine Mütze? Haltet ihn fest! Festhalten! Ike, bleib liegen! Du kriegst deine Mütze. Mütze! Alright, Leute, schafft ihn runter in sein Zelt! Meine Mütze. Schaufel durchs Zelt! Check ihn aus! Check den Rest von uns aus! Wir wollen unser Geld! Check ihn aus! Du warst erst bei P! Okay, Leute, okay. Okay, okay. Gus Ritter! Yo! Frank Sarducci! Yo! Yo! Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Hey, lass Yo. Das. Wir sind Yo. Hier nicht im Knast. Yo. Woher weißt du Yo. Das? Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Du solltest aufstehen, okay. Dich waschen, rasieren. Du siehst aus, als hättest du die ganze Nacht durchgemacht. Wie spät ist es? Mittag, Oki, Mittag. The shower was cold, oh. Now call him Tiny Boldo. Der hat ja gebadet. Wo hast du gebadet? Wo kann man hier baden? Schirm drüben, Chat mit der Dusche. Eine richtige Dusche? Eine richtige Dusche? Oh Mann! CCC, Oki, Vater und Mutter. Hey, Oki, Sonntag, Bo. Die Weiber sind da. Hallo, hallo, hallo. Sagen all ihren Lieben guten Tag. Guten Tag, guten Tag. Hallo, Darling. Hallo, hallo. Also zieh dir besser was an, bevor du rausgehst. Bob Anderson. Jo. $4.50. Lonnie Beal. Jo. $4.50. 50 Cent die Stunde. Stu, ich kotze auf Stu. Es ist Sonntag, du. Sonntag. Essen! Essen! Corned beef. Kay Bernstein. Jo. Kartoffeln! Kohl? Eine gekochte Kartoffel! Essen! Paul Larkin! Essen! Apricot Pie! Essen! Kaffee! Es ist Sonntag, Bo! Sonntag! Was ist hier los? Es ist Sonntag, Bo! Ja. Und? Zahltag! $4.50? Yeah, Mann, okay. $4.50. 9 Stunden Arbeit, $4.50. Was sollen die vielen Autos hier? Da staunst du, hm? Aus zweiter, dritter, neunter Hand. Eins schöner als das andere. Frauen, Kinder, alte Leute, die kommen uns besuchen in ihren Klapperkisten. Mom, Dad, Granny, Kitty, die kommen uns besichtigen. Wir sind die Feuerfighter, Mann. Von den San Gabriel Mountains. Wir haben $4.50 in der Tasche. Wir sind die Jungs vom CCC. Ice Cream, Popcorn, Cold Drinks. Jetzt kannst du kaufen, was du willst. Jetzt wird gelebt, Oki. Und heute Abend, wenn sie wieder abziehen, ist unser schönes Geld in anderen Taschen. Es ist Sonntag, Oki. Sonntag. Das Ritter. Yo. $4.50. Yippie. Frank Sarducci. Yo. $4.50. Grazie. All right. Also herhören, Leute, herhören. Das Feuer ist unter Kontrolle, aber wir müssen es im Auge behalten. Brandwache heute Nacht, 20 Mann. Also Jungs, wer von euch arbeiten will, der soll sich um 8 hier bei mir melden. Genau hier, kapiert? Genau hier. Jo! L.A. Chronicle, Sir, ein paar Fragen. Okay, Leute, aber macht's kurz. Wie viele Jungs haben Sie hier im Camp? So an die 400. Und wie viele bekämpfen das Feuer? Wir gehen das Feuer mit unseren bloßen Schaufeln an. Darauf sind wir stolz, rund um die Uhr. Wie groß ist das Feuer? Wir haben es im Griff. Wir legen Backfire, nutzen den Wind aus. Wir schlagen Schneisen, wir reißen das Dorngestrüpp raus, wir verstellen dem Feuer den Weg. Wir sind stolz auf unsere Arbeit. Sind herrliche Jungs und erstklassige Schaufeln. Sie sind der Einsatzleiter der Staatsfeuerwehr. Ich bin Foreman im CCC. Ich war Sergeant in der US Army. Dies ist das Werk der US Army. Darauf sind wir stolz. Gab es Opfer? Niemand verletzt, nicht einer. Oh ja, früher Morgen heute. Einen von den Jungs hat's umgehauen, der Rauch. Ein Kumpel ist rein, hat ihn rausgezogen, nichts weiter. Wie war sein Name? Habe ich vergessen. Da ist der Junge, der ihn rausgeholt hat. Kann sein, er weiß den Namen. Hey, du hast den Kumpel rausgezogen aus dem Feuer. Ist er verletzt? Was hast du gedacht, als du ins Feuer gegangen bist? Wie fühlst du dich? Bist du stolz? Wie heißt du? Paul Larkin. Und wen hast du gerettet? Ike Pendleton. Wo ist er? Ich weiß nicht. Hey, Ike Pendleton! Wo ist Ike? Ike Pendleton! Hat jemand Ike Pendleton gesehen? Niemand? Ist er denn nicht aufzutreiben? Junge, schön, wir haben ja dich. Du bist ein Held. Mann, du bist ein Lebensretter. Du kommst in die Zeitung. Da bist du stolz, du wirst berühmt. Komm hierher, Junge. Ja, so ist es gut. Vielleicht kriegst du einen Orden, Junge. Hey, nicht vor dem Eiscreme-Karren. Keine Eiscreme-Werbung mehr, ey, Chronicle. Nicht umsonst. Na, hast du's, Joe? Halt drauf, Joe. Lächeln, Junge. Hast du's, Joe? Und noch einmal. Vor dem Zelt. Das ist doch dein Zelt. Lächeln, Junge, lächeln. Du bist ein Sieger, ein verdammter Sieger. Ja, gut. Sehr gut, gut so. Ja, also, er ist rein ins Feuer. Er sah etwas. Er stürzte hinüber, aber eine Rauchwolke warf ihn zurück. Er taumelte ein paar Schritte rückwärts, sog seine Lunge voll Luft, stürmte durch das Backfire. So war's doch, Rocky. Ja, so war's. Weiter, weiter, gut so. Hast du schon? Da lag ein Mann auf dem Boden, Gesicht nach unten. Er packte ihn am Kragen seiner Arbeitsjacke und begann zu ziehen. Er merkte aber, dass es aussichtslos war, den Mann auf diese Weise durch das Backfire zu schleifen. War's nicht so, Rocky? Ja, so war's. Weiter, weiter. Hast du schon? Wir nehmen alles so. Er versuchte aufzustehen. Aber er hatte keine Luft mehr in der Lunge. Er musste atmen oder sterben. Atmen oder sterben. Verdammt, ist das gut. Er atmete aus, atmete ein, schrie vor Schmerz, als der Rauch ihm in die Kehle drang. Er fiel neben dem Mann aufs Gesicht, bekam dicht am Boden ein bisschen Luft. Okay, so war's doch. War's nicht so, Okay? So war's. Er schob seinen Arm unter die Arbeitsjacke, hob an, fühlte, wie ihm der Mann schwer auf den Rücken rollte. Schwankend kam er auf die Beine, rannte durch das Backfire. Ja, und dann kamen wir. Verdammt, ist das gut. Lächeln, Junge, lächeln. Hast du schon? Ja, ich will verdammt sein, wenn das nicht gut ist. Ich bin aus Okima, Oklahoma. Schreiben Sie das mit rein? So eine Art Wunsch von mir, dass es drinsteht. Es ist wegen meiner Leute zu Hause. Okima, Oklahoma. Okima. Ich will verdammt sein, wenn das nicht gut ist. Das bringen wir, Junge, das bringen wir. Okima. Oklahoma. Das ist aber mal ein cleverer Dreh, sein Bild in die Zeitung zu kriegen. Was dagegen? Nein. Ganz sicher? So sicher, wie du kein aufgeblasener Typ bist. Dann ist's ja okay. Wie wär's mit Ice Cream? Nichts dagegen. Hey, Mister. 2 Ice Cream. Schokolade. Schokolade. Doppelte Portion. Was machst du hier? Oh, ich wollte das Feuer sehen. Hast du es gesehen? Hab noch nicht mal rausgefunden, wo es ist. Auch das noch. Ich glaube, ich muss es dir zeigen, weißt? Weißt du, wo es ist? Aber sicher. Oh mein. Sieh dir die Bäume an. Nicht mal angesenkt. Manchmal springt es. Das Feuer, meine ich, springt einfach von einem Hügel auf den anderen, lässt dazwischen Stellen zurück, vollkommen unberührt. Aber es ist schön. Setzen wir uns? Mein Kleid. Setz dich auf meine Jacke. Ja. Ein schönes Kleid. Ein Sonntagskleid. Blaue Seide. Blaue Seide. Ja. Ich möchte dich küssen. Ja? Oh mein, es ist spät. Meine Familie, sie werden mich vermissen. Deine Familie? Mein Onkel ist im Camp. Wir wollten ihn besuchen. Und wir wollten das Feuer sehen. Und? Ich habe den Onkel nicht gesehen. Und das Feuer auch nicht. Lass uns jetzt gehen. Ja. Es war schön hier. Hast du nicht Lust, mit mir zusammen was zu essen? Draußen an der Straße, es gibt eine Barbecue-Bude. Es gibt Hotdogs, Popcorn. Ich habe Geld. $4.50. Die ersten Scheine seit 2 Jahren. Güterzüge, Flophouses, zusammengebetteltes Essen an Hintertüren. 2 Jahre. Das erste Geld. Der erste Job seit 2 Jahren. $4.50. Wir haben Lunchpakete. Wir wollen an den Strand. Auf dem Rückweg, ans Meer. Ich muss jetzt gehen. Sie brauchen uns nicht zusammen zu sehen. Das ist doch Ike Pendleton. Das Feuer hat ihn ganz schön zugerichtet. Komm hierher. Sieh mich an. Nein. Hey, Ike, was soll das? Was ist denn mit dem los? Du bist ein Miststück. Eine miese, kleine, dreckige Hure. Rühr mich nicht an, Ike Pendleton. Rühr mich nicht an. Okay, weißt du, was das bedeutet? Lass mich zu früh. Hey, immer mit der Ruhe. Halt dich da raus, Sheriff. Das ist meine Sache. Ike Pendleton, lass das Mädchen los. Ist das klar? Lass mich in Frieden. Bitte. Ike Pendleton. Was denn? Und wenn sie mit dem Kerl weggegangen ist, um das Feuer zu sehen? Der da lebt nicht mehr mit ihr zusammen. Ist einfach abgehauen. Unterstützt sie nicht. Hat sie nie unterstützt. Sie hat nur noch seinen Namen, weiter nichts. Sie ist nicht hier raufgekommen, um ihn zu sehen. Hat nicht mal gewusst, dass er hier ist. Mylan, kann das arme Ding nicht auch mal einen guten Tag haben? Hure, sie ist eine dreckige Hure. Ich bring sie zu ihrem Auto, Madame, sie und das Mädchen. Und du, Ike Pam, rührst dich nicht von der Stelle. Fuck off. Das ist doch der, den man aus dem Feuer gezogen hat. Mann, sieht der aus. Und ab hier. Hey, Mister, das da drüben ist der. Der da auf dem Truck. Ich sage, haut ab hier. Den suchen Sie doch. Verpisst euch. Ich hab's doch gesehen. Die haben zusammen das Feuer angeguckt. Aber da war gar kein Feuer. Die haben Eis gegessen, Mister. Glauben Sie, es ist der da. Fuck off. Fuck off. Schaff dir ein Pferd an. Nimm die verdammte Konservendose und verdrück dich. Hey, hör auf, mit dem verdammten Krach. Haben Sie Mitleid, Madam? Bitte, Madam. Heute ist doch nicht Unabhängigkeitstag, Madam. Lassen Sie die Karre stehen, gehen Sie zu Fuß nach Hause. Wenn ihr Bastarde nicht so faul wärt, hättet ihr uns schon angeschoben. Männer! Oh, hör verdammt doch mal auf! Verdammt doch, hör auf! Der dreht ja durch. Lonnie, nimm ihm das Messer weg. Lonnie! Tut doch was! Ich bring sie um. Er hat ein Messer. Ich bring sie um. Lass das Mädchen zufrieden. Ike, bitte! Diese Hure, und wenn's das Letzte ist, was ich auf der Erde tue, ich bring sie um. Ike Pendleton! Ike Pendleton! Geh mir aus dem Weg, okay, geh mir aus dem Weg. Geht mir alle aus dem Weg. Das hier geht euch einen Dreck an. Ike Pendleton, gib mir das Messer. Hol es dir. Nein, nein, nein! Haut alle ab hier. Haut ab. Verdammt, haut doch ab. Das ist unsere Sache. Verschwindet. Ike Pendleton. Gib mir das Messer! Misch dich nicht ein hier! Verdammt, hau ab! Gib mir das Messer! Mensch, Ike, sei vernünftig! Nein! Nein, nein! Nimm dir eine Schaufel, okay. Kannst du mit der Schaufel umgehen? Okay, dann nimm dir eine. Nimm dir eine Schaufel. Lass das Messer fallen. Schlag zu, okay. Schlag zu. Mein Messer ist gut, okay. Ein schönes Army-Messer. Es ist scharf, okay. Bist auch scharf, okay, hä? Was? Komm, okay. Komm, komm, komm. What the hell do this is damn shovels? Ike! Ike! Das Meer. Ich weiß nicht einmal, wie sie heißt. Der Arm muss genäht werden. Ist der Transport fähig, Doktor? Es ist nur eine Fleischwunde. Haben Sie das Messer sichergestellt? Messer und Schaufel. Er heißt Paul Larkin. Okema, Oklahoma. Er verliert Blut. Ein Sonntagskleid. Ich muss ihm Handschellen anlegen. Gut. Aber warten Sie, bis ich fertig bin. Blaue Seide. Paul Larkin. Können Sie mich verstehen? Sie sind verhaftet. Schwerer Totschlag. Haben Sie den Leichenwagen bestellt, Doktor? Ich lese Ihnen Ihre Rechte vor. Ein Spritzer Sommersprossen auf der Stirn. Ich muss Ihr Telefon benutzen, Sheriff. Ich sage es doch. Ich will verdammt sein, wenn das nicht die Story ist. Morgens rettet er einem das Leben, abends bringt er ihn um. Lassen Sie mich an Ihr Telefon schauen. Können Sie mich verstehen? Paul Larkin. Können Sie Lassen mich... Lassen Sie nur, Doktor. Sie können dann... Something. Buy anything, anywhere. Paint your kitchen. Send a telegram. Give a party. Get a car. Pay a bill. Rent a flat. Fix your roof. Get a haircut. See a show. Build a home. Take a trip. Sing a song. Get married. It does not matter what you do, but get going and keep going. This old world is starting to move. Buschfeuer. Hörspiel von Hubert Wiedfeld. Nach der Erzählung Brushfire von James M. Cain. Es sprachen Charles Addison, Donald Arthur. Alter Mann, Herbert Stass. Paul Larkin, Ulrich Nöten. LKW-Fahrer Antonio Putignano. CCC-Foreman Walter Renneisen. Ike Pendleton Wolfram Koch. Anderson Christoph Zapatka. Biel Gregor Weber. Bernstein Dietmar Bär. Diever Andreas Dielschneider. Ritter Kai Schewe. Sarducci Frank Riede. Reporter Peter Rühring. Sheriff Klaus Beusen. Arzt Helmut Winkelmann. Das Mädchen Katharina Zapatka. Frau Marianne Lochert. Kinder Max Neumann, Jenny und Luzi Junghans. Ton Helmut Schick. Technik Renate Heinzmann. Regieassistenz Manfred Hess. Regie Norbert Schäffer. Sie hörten eine Produktion des Hessischen Rundfunks mit dem Südwestfunk und dem Norddeutschen Rundfunk aus dem Jahr 1991.